Viele totalitäre Länder mit strenger Netzkontrolle haben ein Problem. Oft wissen sie gar nicht, was sie zensieren sollen, weil sie es schlicht einfach nicht lesen können. Zum Beispiel, wenn verschlüsselte Mails sorgsam, Gott sei Dank, vor diesen Mitlesern geschützt wurden oder wenn private virtuelle Netzwerke die komplette Unternehmenskommunikation abschotten. Dann sind die Schnüffler meist außen vor. Deshalb blockieren aber immer mehr Staaten, die Reporter ohne Grenzen, die Feinde des Internets nennt, einfach solchen Internetverkehr. Selbst dann, wenn die Daten das Land nur durchqueren sollen. Forscher der Universität Maryland in den USA haben nun eine Software entwickelt, die Internetbotschaften vorbei an solchen unerwünschten Ländern und Regionen transportieren kann. Dave Levin, der Projektleiter, hat mir das System mit dem Namen Alibi Routing erklärt. Alibi Routing ist ein Peer-to-Peer-System, mit dem Sie bestimmte Regionen der Welt für die Durchleitung Ihrer Daten umgehen können. Und es bestätigt dem Nutzer, dass es eine Verbindung herstellen kann, die nicht durch die unerwünschten Regionen führt. Und wie funktioniert das genau? Wir versuchen zu beweisen, dass etwas nicht passiert ist. Das ist im Internet eigentlich sehr aufwendig, eigentlich sogar unmöglich. Schließlich kann ja jedes Datenpaket viele mögliche Routen nehmen. Also nutzen wir stattdessen Alibis. Wir beweisen, dass das Paket durch einen bestimmten Teil der Welt gegangen ist. Dafür nutzen wir die Peers quasi als Relaisstationen. Über diese Relais, die alle außerhalb der von Ihnen unerwünschten Regionen liegen, senden Sie Ihre Daten zum Empfänger. Und jedes Relais bestätigt mit einem Krypto-Tool, dass es diese Daten weitergeleitet hat. Das ist das Alibi. Das alleine reicht aber noch nicht, denn die Daten könnten ja zusätzlich noch eine andere Route genommen haben. Wir messen deshalb die Zeit, die die Daten durch diese Relais benötigen, um zum Empfänger zu gelangen. Dazu sende ich meine Daten jeweils an ein Relais, das weit genug entfernt ist von der Region, die ich umgehen will. Denn dafür benötigen die Daten eine messbar längere Zeit als durch die Region, die ich vermeiden will. Und mit diesen zwei Komponenten kann ich beweisen, dass die Daten auf jeden Fall einen bestimmten Weg genommen haben und den anderen Weg garantiert nicht. Jedes Relais, das mir geholfen hat, ist also ein Alibi. Oder für Krimi-Fans erklärt, das Alibi beweist, dass ich nicht am Tatort gewesen sein kann, weil ich zur gleichen Zeit am anderen Ende der Stadt gesehen wurde. Und kann man vor der Datenübertragung sicher ausschließen, dass die Informationen bestimmte Regionen nicht durchlaufen? Die Antwort lautet leider nein. Und solange wir nicht die physikalische Struktur des Internets verändern, kann man das auch nicht 100%ig ausschließen. Was wir aber beweisen können, ist, dass empfangene Daten ganz sicher bestimmte Gebiete nicht durchlaufen haben. Und dennoch könnte an irgendeiner Stelle jemand die Daten kopiert und sie woanders hingeschickt haben. Das können wir leider auch nicht entdecken. Das wollen wir aber auch nicht erreichen. Wir wollen sicherstellen, dass es einen Weg vorbei an unerwünschten Regionen gibt. Für welche Zwecke oder Anwendungsfälle kann denn Alibi-Routing genutzt werden? Die Motivation für unsere Forschung entstand durch ganz bestimmte Anwendungen, die sowohl in der Wissenschaft, aber auch in den Nachrichten diskutiert wurden. Es ist ja schon länger bekannt, dass es Länder gibt, die den Internetverkehr zu oder von ihren Bürgern im Land zensieren. Und es gibt auch deutliche Hinweise auf Länder, die nicht nur den Verkehr von und zu ihnen zensieren, sondern auch den, der nur von ihnen durchgeleitet wird. Und genau das ist ein Grund, warum man als Absender einer Nachricht bestimmen möchte, nimm nicht die Route über den bösen Nachbarn, sondern schickt die Daten drumherum. Don't go through the bad neighborhood, go around it. Another example that came up in the news that motivated this work is something that's known as boomerang routing. Ein anderes Beispiel, das in den Nachrichten aufkam, ist das Boomerang Routing. Da kommunizieren zwei miteinander, die in derselben Straße gegenüber wohnen, und ihre Daten nehmen einen erstaunlich weiten Umweg über andere Länder. Dafür gibt es natürlich Gründe. Vielleicht war es sogar der schnellste Pfad. Vielleicht war es für den Netzanbieter auch der billigste Pfad, was auch immer. Und hier könnten die Nutzer mit Alibi-Routing sagen, ich will eigentlich jeden Pfad verbieten, der zu weit weg ist. Das kann man zwar mit Alibi-Routing nicht völlig unterbinden, aber man findet wenigstens die kürzeren Wege. Again, alibi routing might not succeed, but if there is a path, if there does exist one, then alibi routing can help you find that. Nun ist es ja so, wenn Sie im Internet sicher und anonym kommunizieren wollen, dann können Sie Systeme wie zum Beispiel PGP zum Verschlüsseln oder Tor zum Anonymisieren verwenden. Wie grenzt sich denn Alibi-Routing von diesen Systemen ab? Yeah, Tor is a fantastic example. So functionally, Alibi Routing and Tor. Tor ist ein gutes Beispiel. Tor und Alibi Routing sind beides Peer-to-Peer-Systeme, aber sie verfolgen sehr unterschiedliche Ziele, die sich dennoch gut ergänzen. Tor schafft Anonymität, denn selbst wenn jemand feststellt, da ist Datenverkehr, er könnte nicht erkennen, wer mit wem kommuniziert. Und Tor ist so erfolgreich, dass einige Länder jeglichen Torverkehr blockieren. Hier könnte Alibi Routing Tor dabei helfen, Wege an den Ländern vorbeizufinden, die den Torverkehr unterbinden. Das war Dave Levin von der University of Maryland über Alibi-Routing.